So setzte er als Folge davon in ihre Herzen Heuchelei bis zum Tag, an dem sie ihm begegnen werden. Dafür, dass sie gegenüber Allah brachen, was sie ihm versprochen hatten und dass sie zu lügen pflegten.